Epilog. Notstand im Klima- und Seuchensozialismus. Nichts auf dieser Welt ist alternativlos. Die Welt ist insofern als Ganzes die Gegenthese zum Lebens- und Regierungsmotto der ewigen Frau Kanzler. Auch zur Freiheit gibt es eine Alternative, allerdings keine, die zu Wohlstand, Wohlergehen, Erhalt der Menschenwürde und der Menschenrechte geeignet wäre. Was diese Alternative zur Freiheit ist, erleben wir zurzeit live und in Farbe, in Form einer völlig neuartigen Form der Diktatur. Diese Staatsform ist eine Kombination aus Klima- und Seuchensozialismus. 2018 und 2019 waren die Proponenten des neuen Sozialismus damit beschäftigt, den Versuch zu unternehmen, die Menschen mit der angedrohten Klimaapokalypse einzuschüchtern und zur Aufgabe, ihre wirtschaftlichen und politischen Freiheiten zu bewegen. Allenthalben war vom Klimanotstand die Rede, der ausgerufen werden müsse. Die meisten Menschen hielten dieses Schlagwort vom Notstand für eine etwas marktschreierische, aber im Grunde harmlose Sache. Was sollte schon passieren? Lass die doch ihren Notstand ausrufen, dann machen alle am Freitag eine Schulschwänzparty auf dem Platz vor dem Rathaus, trinken Radler mit Veggie-Burger und gehen von Technoklängen begleitet wieder nach Hause oder machen das fahrenderweise mit dem frisch gewienerten SUV. Als die UN die Staaten in durchsichtiger Absicht dazu aufrief, endlich diesen Notstand auszurufen, hätte es einigen Hellhörigen auffallen müssen. Doch außerhalb der libertären und liberal-konservativen Blasen tat es das nicht. Selbst die Teilnehmer dieser Blasen waren in ihrer Fantasie darauf beschränkt, dass dieser von der Klimabewegung geforderte Ausnahmezustand eher wirtschaftlicher Natur auf der schon bekannten Schiene der Merkelschen Energiewende war. Ökonomisch zerstörerisch, aber von einem Angriff auf die Substanz der Freiheit noch ein Stück weit entfernt. Obwohl auch das angesichts unserer katastrophalen Wirtschaftslage und Geldpolitik schon schlimm genug war, war es für die meisten doch kein Anlass, über den drohenden Verlust unserer politischen Freiheit nachzudenken. Das war ein Fehler. Denn jetzt haben wir ihn, den Notstand, den Ausnahmezustand, der in der Geschichte bisher meistens, eigentlich fast immer, die Vorstufe oder Begleiterscheinung zum Kriegszustand und zur Diktatur gewesen ist. Das Trostszenario Palmen in Berlin war halt nicht furchteinflößend genug für den größten Teil der Bevölkerung, um das Notstandsrecht zu akzeptieren. Ein größerer Knüppel musste her. Dieser Knüppel kam daher in Form einer Pandemie, einer Seuche, die in Wahrheit keine ist. Um sich das vor Augen zu halten, muss man eigentlich nur sehr wenige Fakten beleuchten. Sie müssen jedem logisch denkenden Menschen vor Augen führen, dass unsere Corona-Politik entweder von Inkompetenz, von Bösartigkeit oder von beidem im Wechselspiel geprägt ist. Die Politik hat das Virus nicht erfunden, aber sie hat sich derart in seine Möglichkeiten verliebt, dass sie mittlerweile nach der Devise lebt: Wenn man es nicht hätte, müsste man es erfinden.